sein. Schwarz, schwarz, schwarz, sei schwarz. Will ich liebe. Sei schwach. Sei besättigt. Und schwarz. Sei schwarz. Schwarz. Sei negativ. Ich weiß, aber frag mich nicht, frag mich nicht. Sei schwarz, schwarz, schwarz, schwarz, sei schwarz, schwarz. Durch und durch schwarz, sei durch und durch schwarz, sei durch und durch schwarz. Ich will dich schwarz, verrottet und schwarz, nie mehr, so schwarz, so schwarz, so schwarz.